neun, acht, immer tiefer in mein Inneres hinein, sieben, sechs, fünf, noch viel tiefer in mich hinein, vier, drei, zwei. Ich stelle mir nun eine elektrisch blaue Farbe vor. Sie wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. Eins. Jetzt sehe ich ganz deutlich, wie dieses elektrisch blau zum Uranus-Symbol mit metallisch glänzendem Hintergrund wird. Und ich mache mich bereit, mich meiner Uranus-Seite zu öffnen. Ich öffne mich der schöpferischen Intelligenz. Im körperlichen Bereich gehören Rhythmik, elektrische Nervenimpulse, Hypophyse und Sprunggelenke dazu. Von meiner Uranus-Seite kommen kollektive Strukturen, Erfindergeist, Methodik, blitzartiges Erfassen von Zusammenhängen. Ich richte mein Bewusstsein auf Veränderungen, Umwertung, Humanismus und Genialität. Mit diesem elektrischen Lichtbogenblau des Uranus-Symbols verbinde ich viele Stufen. Elektrizität, Technik, Befreiung von materiellen Bindungen, neue Impulse, Zeitgeist, evolutionäre Ereignisse, tiefer, tiefer, tiefer, viele Bewusstseinsebenen weiter. Parapsychologie. Überschlanke Formen. Kühnes, gewagtes Linienspiel. Bizarr anmutende Formtypen. Antennen. Konstruktionen. Verspannungsstrukturen. Schwer festzuhaltende, elektrisch blaue Färbung mit metallischen Schattierungen. Ein Empfinden von universellen, kosmischen Strukturhintergründen. Erkenntnisblitze. Quantensprung des Bewusstseins. Der Schritt ins All. Freiheitsliebe, Inspiration, eigene Wege gehend, Reformierung, Rastlosigkeit, Sprunghaftigkeit, originelle Gedanken und Methoden. Aus diesem elektrisch blauen Licht heraus springt ganz plötzlich ein Bild in den Vordergrund. Es wird immer deutlicher. Eine Terrassenlandschaft mit Hochebenen, Geysiren und überaus klarem Fernblick. In der Ferne eine Gebirgskette mit schneebedeckten Gipfeln. In der Nähe sind bambusartige, dünne, biegsame Pflanzen mit länglich spitzen Blättern. Die Luft ist dünn, mit dem Eindruck eigentümlicher, luftelektrischer Verhältnisse. Die Erde scheint in leichten Erschütterungen zu sein, und ich schwebe jetzt leicht und frei in die Höhe. Die Nähe des Weltraums lenkt mein Bewusstsein auf die Gesamtheit menschlicher Entwicklung. Ein subtiler, etwas kühler Geruch zieht unerwartet vorbei. Mein Bewusstsein weitet sich, erfasst das Muster kollektiver Entwicklung die dahinterstehende kreative Intelligenz den methodischen Zusammenhang von Geschehnissen im transpersonalen überbewussten Raum. Abstrakte Realität in bewegtem, schnell schwingenden, grenzenlosen Raum. Umbruchimpulse Vergeistigung Dimensionen, Geschehnisabläufe im Zeitraffer, Uranus repräsentiert geistiges Verstehen höherer Ebenen, von Bewusstseinsebenen, wo Dualitäten in der lebendigen Wahrheit vereinigt werden. Ich öffne mein Bewusstsein. Mein Bewusstsein. Unerwartet verändert sich das Bild in elektrisch blaues Leuchten. Technische und bewusstseinsverändernde Loslösung von der Erdgebundenheit. Plötzliche Impulse, blitzartige Inspiration, und der Ruf aus den Weiten eines energetisch strukturierten Universums. Humanismus. Gleichheit der Menschen im Wert. Befreiung. Das Ungewöhnliche. Neue, extreme, Sensationen, Weltraumtechnik, Wissenschaft. Spektralanalyse. Pulsare. Quasare. Quantensprung. Intelligenzagenten des DNS. Grenzüberschreitung. Paranormalität. Hochspannung. Eruptive, plötzliche Entladung. Radikales Umdenken. Zusammenfassung äußerster Abstraktionen. Komplexe Vernetzung. Ideensprünge. Das Bewusstsein meiner Zugehörigkeit zu einem multidimensionalen Seinsmuster. Alle Menschen werden Brüder. Teamgeist. Freiwilligkeit. Freiheit. Unabhängigkeit. Toleranz. Metallische Effekte in aufblitzendem Blau. Frei, autonom, Traditionsbruch. geöffnet der schöpferischen Intelligenz. Im körperlichen Bereich gehören Rhythmik, elektrische Nervenimpulse, Hypophyse und Sprunggelenke dazu, enthalten in neuem, ganzheitlichen Denken. Erweiterung in bislang unbekannte Denkdimensionen. Steht nun wieder das elektrisch blaue Zeichen des Uranus vor meinem geistigen Auge, mit dem ich alle nun gemachten Erfahrungen verbinde. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. 1. Helles Licht. 2. Violett. 3. Blau. 4. Grün. 5. Gelb. 6. Orange. 7. Rot. 8. Ich kehre zurück in meine Körperlichkeit. 9. Frei. 10. Frei und unabhängig in mir. Deutlich erkenne ich meine energetische Körperstruktur. Der Leib ist angenehm warm. Das Herz schlägt regelmäßig und gesund, ganz gesund. Nun richte ich meine Wahrnehmung auf die Stirne und spüre dort Klarheit und Übersicht. Geglättete Haut, Ruhe im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper, bis in die Zehenspitzen. Klare Gesundheit und Übersicht, geistiges Wohlergehen, Teilnehmer an einem erweiterten Bewusstsein. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden, balle meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig pumpend senkrecht nach oben. Auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen. Hellwach, ganz klar, und ich fühle mich frei und unbeschwert.